Good morning and another wonderful good morning. Guten Morgen und noch einmal einen schönen guten Morgen. Yeah, it's one of the days today in Sao Paulo. Heute ist einer dieser Tage in Sao Paulo, where you would like to stay under a thick hot blanket, an denen man unter einer dicken warmen Decke bleiben, and not sit in a freezing cold studio to talk to people like you. Und nicht in einem eiskalten Studio sitzen möchte und zu Menschen wie zu euch jetzt zu sprechen. Debbie woke up early to go running. Debbie wachte sehr früh auf, um laufen zu gehen. I mean, very early for her. Also sehr früh für sie. 6:20. Also 6:20 Uhr. I guess it is early in the cold winter day. Ich denke, das ist früh an einem kalten Wintertag. She woke up. Und sie wachte auf. And she looked at me. Und sie schaute mich an. And she saw me in bed. Und sah mich im Bett. Which is a very strange thing. Was sehr seltsam ist. She said, "Did my alarm wake you up?" Sie sagte, hat mein Wecker dich geweckt? I said, "No." Ich sagte, nein. I got up at 3. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden. Then I sat in my chair with Jesus until about 5:30. Dann saß ich in meinem Sessel mit Jesus bis etwa 5:40 Uhr. Then I said, "You know what? I'm gonna finish my time with Jesus under the warm blanket." Dann sagte ich mir, weißt du was? Ich beende meine Zeit mit Jesus unter der warmen Bettdecke. It's cold everywhere in the house. Denn es ist kalt im ganzen Haus. You Europeans don't understand it. It's cold outside, it's also cold inside. Ihr Europäer versteht das nicht. Wenn es draußen kalt ist, ist es auch drinnen kalt. In Europe you have heaters. In Europa habt ihr Heizungen. We have no insulation and no heater. Wir haben keine Isolierung und keine Heizungen. So there are two warm places. Es gibt also 2 warme Plätze in meinem Haus. Under a nice thick warm blanket which I brought from Europe. Unter einer schönen dicken warmen Decke, die ich aus Europa mitgebracht habe. Or under the hot shower. Oder unter der heißen Dusche. But I thought I cannot do a live in neither of those two places. Aber ich dachte, ich kann an keinem dieser Plätze ein Live machen. So I came here and I'm sitting here in the nice cold studio. Also kam ich hierher und sitze hier im schönen kalten Studio. But it's still good to be here. Aber es ist trotzdem gut hier zu sein. You can always go back to bed after. Exactly. Wir können immer noch nach dem Live zurück ins Bett gehen. Leider nicht, denn wir haben Arbeit vor uns. Actually, we do have one place with heater. It's the office. Eigentlich haben wir sogar einen Ort mit Heizungen, das Büro. Hello, Debbie said it's not fair that the only place in the house where you put a heater is the office. Debbie sagte, es ist nicht fair, dass der einzige Ort, an dem du eine Heizung im Haus gestellt hast, das Büro ist. But I think it is fair. What do you think? Aber ich denke, es ist sehr fair. Was denkst du? Because I said, sit in the office while I'm working. Ich sagte zu ihr, setz dich ins Büro, während ich arbeite. But then there would be no lunch. Aber dann gäbe es kein Mittagessen. Anyhow, let's start. Wie auch immer, fangen wir an. We have over 100 people, so off we go. Wir haben über 100 Personen, also los geht's. This morning, when I woke up, heute Morgen, als ich aufwachte, I had an incredible experience. Hatte ich ein fantastisches Erlebnis. And it's something that the Lord has been really, really impressing on my heart. Es war etwas, das der Herr wirklich auf mein Herz geprägt hat. I mean, a verse that actually, and I'm not going to talk about this today, I'm just going to tell you how my night started. How my day started, shall I say. Und ich werde jetzt nicht über die Erfahrung reden, ich erzähle euch nur, wie meine Nacht begann, wie mein Tag begann. You know, for many, many, many years, this verse has been very key to me. Seit vielen, vielen Jahren war dieser Vers ein wichtiger Schlüssel für mich. But in the last few months, God really, really emphasized it. Aber in den letzten Monaten hat Gott ihn wirklich betont. And it's John chapter 15, verse 5. Und das ist Johannes 15, Vers 5. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nothing, nothing, nothing, nothing. Nichts, nichts, nichts, nichts. And we have to really come to the place where we learn to abide in him. Und wir müssen wirklich an den Punkt kommen, an dem wir lernen, in ihm zu bleiben. Because when Jesus said in John 15:5, you can do nothing without me. Denn als Jesus in Johannes 15:5 sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. The whole context is all about abiding in him. Ist der ganze Kontext davon, in ihm zu bleiben. If you abide in me and I abide in you, everything will be just fine. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, wird alles gut sein. But if you do not abide in me, well then you will bring no fruit. Aber wenn ihr nicht in mir bleibt, dann werdet ihr keine Frucht bringen. You know, I almost think I should maybe talk about this instead of the other thing I'm going to talk about. Ich denke fast, ich sollte vielleicht darüber sprechen, anstatt über das andere, über das ich sprechen wollte. But you know, frustration always comes to your life when you don't actively, consciously, permanently abide him. Aber weißt du, Frustration kommt immer in dein Leben, wenn du nicht aktiv, bewusst und ständig in ihm bleibst. Every time you think you are strong enough, smart enough, good enough to do something, you will get frustrated. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du stark genug, klug genug, gut genug bist, um etwas zu tun, wirst du frustriert werden. The whole church in general has been built on the ability of man and not on the power of God. Die ganze Gemeinde wurde im Allgemeinen auf die Fähigkeiten von Menschen aufgebaut und nicht auf die Kraft Gottes. Think. Jesus said, I'm going to build my church. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. The moment we have a church of a few thousand people, we always applaud the man who built the church. Doch in dem Moment, in dem wir eine Gemeinde mit ein paar tausend Menschen haben, applaudieren wir immer den Menschen, die die Gemeinde gebaut haben. And if that man for whatever reason falls or disappears or goes away, we panic, who will replace the man. Und wenn dieser Mensch aus welchem Grund auch immer fällt oder verschwindet oder weggeht, geraten wir in Panik. Wer wird ihn ersetzen? It shows that almost everything in Christian life we build has been not abiding in him, but on the ability of man. Es zeigt, dass fast alles, was wir im christlichen Leben gebaut haben, nicht auf in ihm bleiben basiert, sondern auf der Fähigkeit von Menschen. We've got to come to that place where we recognize deep in our heart. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir tief in unserem Herzen erkennen. Without you, I can do nothing. Ohne dich kann ich nichts tun. So, anyhow, it's my journey. Wie auch immer, es ist meine Reise. My journey, like Jesus, I don't even wanna think that I can breathe without you. Jesus, ich möchte noch nicht einmal denken, dass ich ohne dich atmen kann. And I wake up in the middle of that, and Jesus. You. That's the only thing that matters. Wenn ich mitten in der Nacht aufwache, sage ich, Jesus, du. Das ist das Einzige, was zählt. Do you know, for many years of my life, what I did every single morning? Weißt du, was ich seit vielen Jahren in meinem Leben an jedem einzelnen Morgen mache? I don't think I've ever told it anybody. Ich denke, ich habe das noch nie jemand erzählt. Ich denke nicht, dass Daniel es weiß. Every morning I said, Jesus, I'm here to declare my personal bankruptcy. Jeden Morgen sage ich, Jesus, ich bin hier, um meinen persönlichen Bankrott zu erklären. Did you ever hear me say that? Hast du das schon mal von mir gehört? I declare personal bankruptcy. Seit vielen Jahren erkläre ich mich persönlich für bankrott. Without you, I'm bankrupt. Ohne dich bin ich pleite. Think about this. Denk mal über Folgendes nach. When the Bible says that Jesus only did what he saw the Father do. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus nur das tat, was er den Vater tun sah. Before that, he declared his own personal bankrupt. Davor erklärte er seinen persönlichen Bankrott. He said, I cannot do anything without the Father. Er sagte, ich kann nichts ohne den Vater tun. We want to see what the Father is doing, but we still want to be in control. Wir wollen sehen, was der Vater tut, aber wir wollen immer noch die Kontrolle haben. See, we still want to do everything that we can do. While we live like this, we try to figure out what he wants us to do. Wir wollen immer noch alles tun, was wir tun können, und während wir so leben, versuchen wir herauszufinden, was er von uns möchte. Listen, God is not going to bless your plans. Hör zu, Gott wird nicht deine Pläne segnen. If you live in his purpose in complete bankruptcy of yourself, your life will be blessed. There's no other option. Wenn du zu seinem Zweck in totalem persönlichen Bankrott lebst, wird dein Leben gesegnet sein. Es gibt keine andere Option. You know, I really believe God is raising up a church that are so dependent on Jesus that there will be an incredible light in the greatest darkness. Ich glaube wirklich, dass Gott eine Gemeinde aufrichtet, die so abhängig von Jesus ist, dass sie ein unvorstellbares Licht in der größten Dunkelheit sein wird. So, after I spent maybe 2 hours just like that. Ich habe also vielleicht 2 Stunden so verbracht. I went to the Bible and I read Psalm 37 in the Passion. Ich nahm die Bibel und las Psalm 37 in der Passion. Look at this beautiful statement. Schau dir diese herrliche Aussage an. You know, I have some psalms that I don't like. Es gibt ein paar Psalmen, die ich nicht mag. Kick in the teeth of your enemy. Schlag die Zähne deiner Feinde ein. I don't like the depressive psalms. Ich mag die depressiven Psalmen nicht. No, it's my own personal preference. Das ist einfach meine eigene Vorliebe. It's right in the Bible, you do with them whatever you want. Es ist in der Bibel, mach damit, was du willst. But I have some favorite psalms that I always go to. Aber ich habe ein paar Lieblingspsalmen, zu denen ich immer wieder gehe. 23, 23, 27, 27, 37, 37, 91, 91, 127, 112, 112. So I have like favorite psalms that I keep going back to. Ich habe also Lieblingspsalmen, zu denen ich immer wieder zurückgehe. And this one is also one of my favorite psalms. Und dieser ist auch einer meiner Lieblingspsalmen. Look at verse 3. Schau Vers 3 an. Keep trusting in the Lord and do what is right in his eyes. Vertraue weiter auf den Herrn und tu, was in seinen Augen richtig ist. Fix your heart on the promises of God and you will dwell in the land. Richte dein Herz auf die Verheißungen Gottes aus und du wirst in dem Land wohnen. Feasting on his faithfulness. Und dich an seiner Treue erfreuen. Well, the psalmist is telling us very, very clearly here, and of course it's David writing this. Der Psalmist sagt uns hier ganz, ganz klar, und natürlich hat das David geschrieben. You need to not only trust the Lord, but you need to keep trusting him. Dass du Gott nicht nur vertrauen musst, sondern dass du ihm immer weiter vertrauen musst. You know, so many people trust the Lord and in difficult times they panic. So viele Menschen vertrauen dem Herrn und in schwierigen Zeiten geraten sie in Panik. You know, I one time upset Daniel a lot. Ich habe Daniel einmal sehr verärgert. I felt a little bad about it, but then I had so much fun. Ich fühlte mich ein bisschen schlecht deshalb und dann hatte ich so viel Spaß. Okay. Are you ready for that? I think okay, bist du bereit dafür? Casa Verde, I think so. Ich denke, es war Casa Verde. You will soon remember. Vielleicht war es auch eine andere Gemeinde. Du wirst dich schon bald daran erinnern. Marathon okay. Weekend. Daniel und ich hatten dieses Marathon-Wochenende. We lived in Goiânia. Wir lebten in Goiânia. And now you remember, right? Oh, yeah. Jetzt erinnerst du dich, richtig? And we traveled to São Paulo to do a 3-day weekend preaching. Und wir reisten nach São Paulo, um ein 3-tägiges Wochenendseminar zu machen, um zu predigen. Friday night was already really late and tiring. Freitagabend war es bereits sehr spät und ermüdend. Sunday morning we had to leave early. Sonntagmorgen mussten wir früh los. It was literally like this. Und es war buchstäblich so. They raced us to the first church building. Sie rasten mit uns zum ersten Gemeindegebäude. Es war am Samstagmorgen. We walked in there and we ministered. Wir gingen hinein und wir dienten ein paar Stunden. Couple of hours, they rushed us out of the building, pushed us in the car, raced through the city to the next place. Dann hetzten sie uns aus dem Gebäude, stopften uns in ein Auto, rasten in die Stadt zum nächsten Ort. When we went there, there was already the worship going on. Up on stage we went, the same thing. Als wir ankamen, war der Lobpreis bereits im Gange. Wir gingen auf die Bühne, derselbe Ablauf. And this went on from early morning till very late at night. Und das ging so von frühmorgens bis sehr spät in der Nacht. Right? Stimmt? So late at night we come to this place and everybody is like physically exhausted. Spät am Abend kamen wir an diesen Ort und jeder war körperlich erschöpft. And Psalms 91 hit me. Und Psalm 91 traf mich. And I just started to preach on that. Und ich fing einfach an, darüber zu predigen. And it was quite a high kind of stage too. Und es war eine ziemlich hohe Bühne. And I was demonstrating how we Christians live life so wrong. Und ich demonstrierte, wie falsch wir Christen das Leben leben. Because Psalm 91 says, abide, you know, in the shadow of the Most High. Denn Psalm 91 sagt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. So I told the people, here's what we Christians do. Ich sagte zu den Leuten, wir Christen machen Folgendes. We live our own happy life. Wir leben unser eigenes glückliches Leben. Then trouble comes. Dann kommen Probleme. We raise to the shadow of the Most High. Wir rasen zum Schatten des Allmächtigen. And I was running across the whole big stage. Und ich rannte über die ganze riesige Bühne. And Daniel was trying to run after me. Und Daniel versuchte mir hinterher zu rennen. And I was jumping off the stage. Und ich sprang von der Bühne herunter. And I said, we walk our own ways again. Und ich sagte, wir gehen wieder unsere eigenen Wege. And I did that for a long time. Und ich machte das für eine lange Zeit. And Daniel just stayed up on stage looking at me like, I'm not doing it. Und Daniel blieb einfach auf der Bühne stehen und schaute mich so an, ich werde das nicht mehr tun. But look, isn't this though how we live our life so much? Aber schau, leben wir unser Leben nicht so oft genauso? We think we trust in the Lord because the bills are paid, the money's on the account, the doctor says everything is fine. Wir denken, dass wir dem Herrn vertrauen, weil die Rechnungen bezahlt sind, das Geld ist auf dem Konto, der Arzt sagt, alles ist gut. Relationships are at peace. Die Beziehungen sind im Frieden. And then what happens? Und was passiert dann? Then suddenly things are shaking and we realize we actually only trust him in good times. Die Dinge werden erschüttert und wir realisieren, wir vertrauen ihm nur in guten Zeiten. We realize that in bad times, when everything goes wrong, wir realisieren, dass in schlechten Zeiten, wenn alles schief geht, we are trying to find a human solution. Wir versuchen, eine menschliche Lösung zu finden. We are trying to run to a man for help. Wir versuchen, zu einem Menschen zu rennen, um Hilfe zu bekommen. We are trying to find help in the man of God, in the prophet. Wir versuchen, Hilfe zu finden beim Mann Gottes, beim Propheten. We trust the government. Wir vertrauen der Regierung. We trust the church. Wir vertrauen der Gemeinde. Trust the pastor. Wir vertrauen dem Pastor. And we don't even realize that we are not keep on trusting him, no matter what happens. Und wir bemerken gar nicht, dass wir nicht immer weiter vertrauen, egal was passiert. You know, the Bible warns us that you don't trust him, but you keep on trusting him. Die Bibel warnt uns, vertraue ihm nicht nur, sondern vertraue ihm weiter. Worry is sin. That's as it's as clear as I can make it. Sorgen sind Sünden. Klarer kann ich es nicht ausdrücken. The moment you worry about anything, you don't trust. That's why you sin. In dem Moment, in dem du dir über irgendetwas Sorgen machst, vertraust du nicht. Deshalb sündigst du. It's really interesting that the Bible connects this statement. Es ist wirklich interessant, dass die Bibel diese Aussage verbindet. Keep trusting in him, that means you continuously lean on him only. Vertraue ihm weiter, das heißt, du lehnst dich kontinuierlich an ihn an, nur und nur an ihn an. And do what is right in his eyes. Und tue, was richtig in seinen Augen. My friend. Mein Freund. People who don't trust in him are not going to do what is right in his eyes. Menschen, die ihm nicht vertrauen, werden nicht tun, was richtig in seinen Augen ist. If you don't trust him, you do what's right in your eyes. Wenn du ihm nicht vertraust, tust du, was richtig ist in deinen Augen. Because so many times what's right in his eyes and what's right in your eyes are two very different worlds. Denn so oft ist das, was richtig in seinen Augen ist und das, was richtig in deinen Augen ist, zwei sehr verschiedene Welten. So I've become personally very convinced. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt geworden. That unless we permanently live a life of totally trusting him, over and over and over again, we will do things that's not right in his eyes. Dass wenn wir nicht ständig ein Leben des vollkommenen Vertrauens in ihn leben, werden wir immer und immer wieder Dinge tun, die nicht richtig sind in seinen Augen. Think. Denk mal. When have we made unwise decisions? Wann haben wir unweise Entscheidungen getroffen? When we didn't 100% trust in him. Als wir ihm nicht hundertprozentig vertraut haben. That's when we do what is right in our eyes. Dann machen wir, was in unseren Augen richtig ist. That's when we yield to the pressure of people. Dann beugen wir uns dem Druck von Menschen. That's when we yield to the pressure of circumstances. Dann beugen wir uns dem Druck der Umstände. That's when we open our lives for manipulation and control of other people. Dann öffnen wir unser Leben für Manipulation und Kontrolle von anderen Menschen. You know, we talk so much about spiritual abuse, but why don't we talk about we didn't trust God, that's why we allowed ourselves to be abused. Wir sprechen so viel über geistlichen Missbrauch. Warum sprechen wir nicht davon, dass wir Gott nicht ganz vertraut haben? Deshalb haben wir erlaubt, dass wir geistlich missbraucht wurden. Think about that time. Denk mal darüber nach. Somebody who keeps trusting in the Lord will never be spiritually abused by anybody. Jemand, der ständig in den Herrn vertraut, wird niemals von irgendjemand geistlich missbraucht. Because he doesn't worry about the opinion of men. Denn er macht sich keine Sorgen um die Meinung von Menschen. This is such a serious thing, people. Das ist so eine ernste Sache, Leute. If you want really from all of your heart to do what is right in the Lord's eyes, wenn du wirklich von ganzem Herzen tun willst, was richtig ist in den Augen des Herrn, you have to keep trusting him through hell, through high water, through the storm. Musst du ihm weiter vertrauen, durch die Hölle, durch Hochwasser, durch den Sturm hindurch. When everything around you falls apart, don't look for human salvation. Wenn alles um dich herum zusammenbricht, schau nicht nach menschlicher Rettung. Say, God, I don't know where this is going, but I'm going to keep trusting. Sag, Gott, ich weiß nicht, wo das hingeht, aber ich werde dir weiter vertrauen. God, I know the end of the story, but I will keep trusting him. Gott, ich kenne das Ende der Geschichte nicht, aber ich werde dir weiter vertrauen. God, I don't know what's going to happen tomorrow, but I will keep trusting you. Gott, ich weiß nicht, was morgen geschieht, aber ich werde dir weiter vertrauen. With that attitude, we are going to make wise decisions in difficult times. Mit dieser Einstellung werden wir weise Entscheidungen in schwierigen Zeiten treffen. Do you know, how can anybody make a great decision under pressure? Wie kann jemand unter Druck eine großartige Entscheidung treffen? Not because you've learned emotional intelligence. Nicht weil du emotionale Intelligenz erlernt hast. Because you've learned to keep trusting him. It doesn't matter what happens. Sondern weil du gelernt hast, ihm zu vertrauen, egal was passiert. That's how we are going to do what is right in his eyes. Dadurch werden wir das tun, was in seinen Augen richtig ist. Look, and then he continues. Schau, und dann macht er weiter. Fix your heart on the promises of God and you will dwell in the land. Richte dein Herz auf die Verheißungen Gottes aus und du wirst in dem Land wohnen. Do you know, we know that when the Bible talks about you will dwell on the land. Wir wissen, wenn die Bibel davon spricht, dass du im Land wohnen wirst. Of course, David is talking about the promised land that God gave them. Dann spricht David natürlich vom verheißenen Land, das Gott ihnen gegeben hat. But we know in the new covenant, aber im neuen Bund wissen wir, that Jesus, he is the one who is our promised land. Dass Jesus unser verheißenes Land ist. We dwell in him, we abide in him, we live in him. Wir wohnen in ihm, wir bleiben in ihm, wir leben in ihm. We eat the good fruit that he has for us. Wir essen die gute Frucht, die er für uns hat. He is the milk and he is the honey. Er ist die Milch und er ist der Honig. He is the rock from which the water comes. Er ist der Fels, aus dem das Wasser kommt. So how are you gonna? This is so cool, people. Das ist so cool, Leute. You're not going to dwell, have this permanent life dwelling in him, unless you fix your heart on his promises. Du wirst nicht in ihm wohnen und dieses permanente Leben von ihm erfahren, wenn du nicht dein Herz auf seine Verheißungen ausrichtest. You know, for the last, I think it was maybe 3 weeks, 4 weeks. In den letzten 3 bis 4 Wochen. I've been thinking a lot about these standing firm, fixing your heart, being steadfast. Habe ich so viel darüber nachgedacht, wie man feststeht und sein Herz fest und unerschütterlich ausrichtet. And I shared it with the students at the last school. Und ich habe es mit den Studenten der letzten Schule geteilt. The difference between little faith and great faith is not the size of the faith. Der Unterschied zwischen kleinem Glauben und großem Glauben ist nicht die Größe des Glaubens. Com o tamanho da fé propriamente. We all have God's faith in our heart. Wir alle haben Gottes Glauben in unserem Herz. The difference is how long a period of time you can stand firm believing in difficulties. Der Unterschied ist, wie lange du in Schwierigkeiten feststehen und glauben kannst. What do you fix your heart on? Worauf richtest du dein Herz aus? You know, we have to really continuously fix our heart on what God said. Wir müssen unser Herz wirklich permanent auf das ausrichten, was Gott gesagt hat. Fix your heart on his promises. Richte dein Herz auf seine Verheißungen aus. How many people get excited when they get a promise? Wie viele Menschen sind begeistert, wenn sie eine Verheißung erhalten? And I think we should get excited. Und ich denke, wir sollten begeistert sein. How many people get excited when they get a prophetic word? Wie viele Menschen sind begeistert, wenn sie ein prophetisches Wort bekommen? And it's good to get excited. Und ich denke, es ist gut, begeistert zu sein. But how few Christians have learned to fix their heart on the promise, even it looks like it doesn't happen. Doch wie wenige Christen haben gelernt, ihr Herz auf die Verheißung auszurichten, selbst wenn es so aussieht, als ob es nicht passiert. That's something we really have to learn again. Das ist etwas, das wir wirklich wieder lernen müssen. You know, fix your heart so much on what God said to you. Richte dein Herz so sehr auf das aus, was Gott zu dir gesagt hat. That people will look at you and think you need to go to a mental institution. Dass die Leute dich anschauen und denken, du gehörst in eine psychiatrische Anstalt. And I will explain this to you. Und ich werde dir das erklären. You know, when I realized that this is a promise I need to fix my heart on. Als ich erkannte, dass dies eine Verheißung ist, auf die ich mein Herz ausrichten muss. I would walk through the house just mumbling that promise. Ging ich durchs Haus und murmelte diese Verheißung vor mich hin. Greater is he that is in me than is in the world. Größer ist der in mir als der in der Welt ist. And people said, what did he say? Und die Leute sagten, was hast du gesagt? Nothing. Nichts. Yes, you did. Doch du hast was gesagt. When we first got married, Debbie really thought something is wrong. Am Anfang, als wir verheiratet waren, dachte Debbie wirklich, dass etwas mit mir nicht stimmt. Because all day long I was talking to myself and she said, what did you say? I said, nothing. Denn ich sprach den ganzen Tag mit mir selbst und sie sagte, was hast du gerade gesagt? Nichts. She said, there's nobody in the house, just you and me. How couldn't you have said nothing? I heard you. Sie sagte, es ist niemand im Haus, nur du und ich. Wie kannst du sagen, nichts? Ich habe dich gehört. Yeah, but I was not talking to you. Ich habe nicht mit dir gesprochen. If you're not talking to me, who are you talking to? Wenn du nicht mit mir sprichst, mit wem redest du dann? I'm talking to myself. Ich spreche mit mir selbst. You're talking to yourself? Du sprichst mit dir selbst? You're one of those people? Bist du eine von diesen Personen? I would walk down the streets declaring the promises. All April, people were turning around and looking at me a little strange. Ich ging auf der Straße und proklamierte hörbar die Verheißungen. Den ganzen Tag drehten sich die Leute um und schauten mich komisch an. Who cares? Wen interessiert's? You know, we need to learn to fix our hearts on what God has said. Wir müssen lernen, unsere Herzen darauf auszurichten, was Gott gesagt hat. Then we're going to dwell safely in the land that belongs to us. Dann werden wir sicher in dem Land wohnen, das uns gehört. And I really like the next statement. I think it's so beautiful. Ich mag die nächste Aussage wirklich sehr. Ich denke, sie ist so wunderschön. Feasting on his faithfulness, not on your faith. Und dich an seiner Treue, seiner Glaubwürdigkeit erfreuen, nicht an deinem Glauben. Do you know, I've been preaching and teaching faith for 4 decades. Ich predige und lehre Glauben seit 3 oder 4 Jahrzehnten. But I'm telling you something that a few people understand. Aber ich sage dir etwas, das wenige Menschen verstehen. You know, one of my very first teachings on faith was this title. Eine meiner ersten Lehren über Glauben hatte diesen Titel. Faith is relationship, it's not a technique. Glaube ist Beziehung, keine Technik. And Daniel has heard me say that many, many times. Und Daniel hat das sicher von mir schon viele, viele Male gehört. So, if we try to make the focus my faith, I have to believe. I have to do. Wenn wir versuchen, unseren Fokus auf mein Glaube, ich muss es tun, legen. I can already tell you, in the test of faith, in the crisis, you're going down. Kann ich dir bereits sagen, in der Prüfung des Glaubens, in der Krise, gehst du unter. How are you going to believe in the promise if you don't first have a relationship with the one who promises? Wie willst du an die Verheißung glauben, wenn du nicht zuerst eine Beziehung mit dem Geber der Verheißung hast? It's not going to work. Das funktioniert nicht. It's only going to work in happy, good moments, but it's not going to work in the difficult times. Das funktioniert in glücklichen, guten Momenten, aber es funktioniert nicht in schwierigen Zeiten. So, as you learn to fix your heart firm on his promises, you are feasting on his faithfulness, not on your faith. Während du lernst, dein Herz fest auf seine Verheißungen auszurichten, erfreust du dich an seiner Güte und Glaubwürdigkeit, nicht an deinem Glauben. You are faithful. Du bist treu. You have said it, you will do it. Du hast es gesagt, du wirst es tun. Do you know, in John 15, in Johannes 15, one of the statements is this. Ist eine Aussage diese. You have not chosen me, Jesus said to his disciples. Nicht ihr habt mich erwählt, sagte Jesus zu seinen Jüngern. I have chosen you. Ich habe euch erwählt. So that you would go and bring much fruit. Damit ihr hingeht und viel Frucht bringt. Guys, you have no idea. Leute, ihr habt keine Ahnung. No idea. Keine Ahnung. How many times I had to get up on a stage or at a conference or at a stadium. Wie oft ich auf die Bühne gehen musste oder zu einer Konferenz oder in einem Stadion. And I was overwhelmed. Und ich war überwältigt. Overwhelmed, I had to stand in front of thousands of people and preach the word of God. Überwältigt, weil ich vor tausenden Menschen stehen und das Wort Gottes predigen musste. I quietly knelt down before I went up there. Ich ging still in mich, bevor ich dort hochging. And I said this. Und ich sagte dies. Jesus, I did not choose you. Ich habe dich nicht erwählt. I did not choose this here. Ich habe das hier nicht gewählt. You chose me. Du hast mich erwählt. Because you chose me. Weil du mich erwählt hast. You promised me to be fruitful. Hast du mir versprochen, fruchtbar zu sein. So I'm going up there in total confidence in your faithfulness, not in my faith. Deshalb gehe ich dort hoch mit totaler Zuversicht in deine Treue, nicht in meinen Glauben. You see, feast on his faithfulness, don't feast on your faith. Siehst du, erfreu dich an seiner Treue und Glaubwürdigkeit, erfreu dich nicht an deinem Glauben. If you feast on your faith, at the end of the day, you will become proud of your achievement. Wenn du dich an deinem Glauben erfreust, wirst du am Ende stolz auf deine Leistungen. Boast on what you've done. Du wirst damit prahlen, was du getan hast. And when for whatever reason the test of faith you fail, you're going to collapse. Und wenn du aus welchem Grund auch immer bei der Prüfung des Glaubens versagst, wirst du kollabieren. I don't feast on my faith, I feast on his faith. Deshalb erfreue ich mich nicht an meinem Glauben. Ich erfreue mich an seiner Treue und Glaubwürdigkeit. Hundreds of times I've said to him, you chose me, you are faithful. I'm going up. Hunderte Male sagte ich zu ihm, du hast mich erwählt, du bist treu, ich gehe hoch. And I'm going to be fruitful. Und ich werde fruchtbar sein. And I was fruitful. Und ich war fruchtbar. You know why? Weißt du warum? Because he was faithful. Weil er treu war. You know, when I look back at my 4 decades serving Jesus, wenn ich zurückschaue auf meine 4 Jahrzehnte, in denen ich Jesus diene, one of the greatest things in my life is his faithfulness. Ist eines der größten Dinge in meinem Leben seine Treue. I wasn't always faithful, but he always was. Ich war nicht immer treu, aber er war es immer. I've made choices that were not good. Ich habe Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. I've done things that I should not have done. Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. I have this, well, I didn't disappoint him because you can't disappoint somebody who knows already the end before the start. Ich habe, naja, man kann ihn nicht enttäuschen, denn man kann niemanden enttäuschen, der das Ende bereits kennt, bevor es anfängt. You know, one day God showed me, Reinhard, stop thinking you've disappointed me. Nobody can disappoint me. Eines Tages zeigte mir Gott, Reinhard, hör auf zu denken, dass du mich enttäuscht hast. Niemand kann mich enttäuschen. Because disappointment only happens when you expect something and it doesn't happen when you expect. God doesn't have that. Denn Enttäuschung passiert nur, wenn du etwas erwartest und es nicht so eintritt, wie du es erwartest. Gott hat das nicht. Before you even existed, God knew every mistake you would ever make. Bevor du überhaupt existiertest, kannte Gott schon jeden Fehler, den du jemals machen wirst. So God doesn't want to say, oh my God, look what he did. I never thought he would do that. I'm so disappointed. Deshalb sagt Gott nicht, oh mein Gott, schau, was er getan hat. Ich habe nie gedacht, dass er das tun würde. Ich bin so enttäuscht. Natürlich nicht. But you know, once when I look back in my life, the most constant thing in my whole Christian life is his faithfulness. Aber weißt du, wenn ich zurück auf mein Leben schaue, ist die konstanteste Sache in meinem ganzen christlichen Leben seine Treue. I can honestly tell you, there is nothing more constant in my life than his faithfulness. Ich kann dir ehrlich sagen, dass es nichts Konstanteres in meinem Leben gibt als seine Treue. I've had times where I couldn't keep my word. Ich hatte Zeiten, als ich mein Wort nicht halten konnte. I've had times where I made vows to God that I couldn't keep. Ich hatte Zeiten, als ich Gott Versprechen machte, die ich nicht halten konnte. I've had times where I promised people things and then in the end I wasn't faithful. Ich hatte Zeiten, in denen ich Menschen Dinge versprach und am Ende war ich nicht treu. I made choices that no intelligent man of God should make. Ich habe Entscheidungen getroffen, die kein intelligenter Mann Gottes machen sollte. Looking back in the last 4 or 5 decades, his faithfulness has been constant. Rückblickend auf die letzten 4 bis 5 Jahrzehnte war seine Treue konstant. Even if you will be unfaithful, he will remain faithful because he cannot deny himself. Selbst wenn du untreu wirst, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Do you know many people in the time of difficulties or their personal failure? Viele Menschen hören auf in Zeiten von Schwierigkeiten oder von persönlichem Versagen. They stop feasting on his faithfulness. That's why they never get back up. Sie hören auf, sich an seiner Treue zu erfreuen. Deshalb stehen sie nie wieder auf. Think about this. Denk darüber nach. What would happen if in the moment of failure, sin, bad decisions, whatever? Was würde passieren, wenn du im Moment von Versagen, Sünde, schlechten Entscheidungen, was auch immer, you feast on nothing else but his faithfulness? Du dich an nichts anderem erfreuen würdest als an seiner Treue. Even in the greatest failure, you will get up and continue because his faithfulness has not changed. Selbst im größten Versagen würdest du aufstehen und weitermachen, weil sich seine Treue nicht verändert hat. It's time that the Church of Jesus Christ rises up, feasting on his faithfulness. Es ist Zeit, dass die Gemeinde Jesu Christi aufsteht und sich an seiner Treue erfreut. That's when the world will start to look at us and say, oh my goodness, they're really, really different. Dann wird die Welt anfangen, auf uns zu schauen und zu sagen, oh meine Güte, sie sind wirklich total anders. Reinhard. What is the secret of more than 4 decades serving God so well? Was ist das Geheimnis, dass du Gott mehr als 4 Jahrzehnte lang so gut dienst? Let me think. Lass mich nachdenken. His faithfulness? Seine Treue? See, what is my secret? Was ist mein Geheimnis? His faithfulness. Seine Treue. If he wouldn't be faithful, you really think I would still be sitting here today and teach you? Wenn er nicht treu wäre, denkst du wirklich, dass ich dann noch hier sitzen und dich lehren würde? Of course not. Natürlich nicht. You know, God doesn't call the equipped, he equips the called. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. And he's called all of us. Und er hat uns alle berufen. Since he called all of us, he's equipped all of us because it's his faithfulness, not your strength. Und da er uns alle berufen hat, hat er uns alle ausgerüstet, denn es ist seine Treue, nicht deine Stärke. I'm telling you, there comes a time. Ich sage dir, es kommt eine Zeit. Chegará o tempo. I don't know how soon it will come. Ich weiß nicht, wie bald sie kommt. But I have a belly feeling. Aber ich habe ein Bauchgefühl. That there comes a time where only those will stand firm who feast on his faithfulness and not those who feast on their own faith. Dass eine Zeit kommt, in der nur die feststehen können, die sich an seiner Treue erfreuen und nicht jene, die sich an ihrem Glauben erfreuen. I'm telling you. Ich sage euch. I teach faith, I believe in faith, Ich lehre Glauben, ich glaube an Glauben, ich habe ein Buch über Glauben geschrieben. I believe faith is a key. Ich glaube, dass Glaube ein Schlüssel ist. But if your faith is not based on his faithfulness, what basis do you even have for your faith? Und wenn dein Glaube nicht auf seiner Treue basiert, was für eine Basis hast du dann überhaupt für deinen Glauben? Think about it. Denk darüber nach. You know, recently Debbie has had to deal with some people. Vor kurzem hatte Debbie mit ein paar Menschen zu tun. That tried to convince her that they are really, really believing for something. Die versuchten, sie davon zu überzeugen, dass sie wirklich an etwas glaubten. And friends have tried to encourage them in their faith. Yeah, just believe, just believe. I stand with you. Just believe. Und Freunde haben sie in ihrem Glauben versucht zu ermutigen. Ja, glaub einfach, ich stehe mit dir, glaub einfach. And Debbie took this friend aside. Und Debbie nahm diese Freundin beiseite. And Debbie said, you know, those people who are very close to you. Und sagte zu ihr, diese Menschen, die dir sehr nahe stehen. They should not encourage you in your faith. Sollten dich nicht in deinem Glauben ermutigen. Because your faith has no basis. Denn dein Glaube hat kein Fundament. It's based on wishful thinking, on your desires, on what you want. Er basiert auf Wunschdenken und deinen Sehnsüchten, das, was du willst. You have no basis for faith unless it's in God. Du hast keine Grundlage für Glauben, außer es ist in Gott. Unless it's his faithfulness and his promise. Außer es ist seine Treue und seine Verheißung. Is this what God told you by his word and by his nature that it belongs to you? Hat Gott dir dies durch sein Wort und durch sein Wesen gesagt, dass es dir gehört? Listen. Hör zu. There is not a single promise of God that is not backed up by the character of God. Es gibt nicht eine einzige Verheißung Gottes, die nicht von Gottes Charakter untermauert wird. Denk darüber nach. So, because we try to only focus our heart on the promise, weil wir versuchen unser Herz nur auf die Verheißung zu fokussieren, but not on his character, that's why we sometimes fall in our life of faith. Aber nicht auf seinen Charakter, deshalb fallen wir manchmal in unserem Glaubensleben. See, the psalmist puts these things together. Put your heart on his promises and feast on his faithfulness. It goes together. Der Psalm bringt diese Dinge zusammen. Richte dein Herz auf seine Verheißungen und erfreue dich an seiner Treue. Es gehört zusammen. It's one sentence, people. Es ist ein Satz, Leute. To feast on his faithfulness without having a promise is going to get you where? Wenn du dich an seiner Treue erfreust, ohne eine Verheißung zu haben, bringt dich das wohin? It's not going to get you anywhere. Es bringt dich nirgendwo hin. But God is faithful, but I have no idea what he promised. Gott ist treu, aber ich habe keine Ahnung, was er mir verheißen hat. To only focus on his promises without feasting on his faithfulness is going to get you where? Wenn du dich nur auf seine Verheißungen fokussierst, ohne dich an seiner Treue zu erfreuen, bringt dich das wohin? It's only going to get you where you can get yourself. Es bringt dich nur dorthin, wo du dich selbst hinbringen kannst. You know why? Weißt du warum? Because in the testing of the faith, you will doubt the promise because you don't feast on his faithfulness. Weil du in den Prüfungen des Glaubens an den Verheißungen zweifelst, weil du dich nicht an seiner Treue erfreust. You know, his promises and his faithfulness are like the two paddles. Seine Verheißungen und seine Treue sind wie die zwei Paddel eines Bootes. He promised, he promised, he promised, I believe it. Er hat es verheißen, ich glaube es. These are the people who we think they live a great life of faith, but they're just going around in circles. Das sind Menschen, von denen wir denken, dass sie ein großes Leben des Glaubens führen, aber sie drehen sich immer nur im Kreis. He's faithful, he's faithful, he's faithful, he's faithful, but I have no idea what he has promised. Er ist treu, aber ich habe keine Ahnung, was er mir verheißen hat. They look very spiritual, but they're going around the other way in the circle. Sie sehen sehr geistlich aus, aber sie drehen sich nur andersherum im Kreis. Promised because he's faithful, he promised because he's faithful, he promised it because he's faithful, keeps you steady. Er hat es verheißen, weil er treu ist. Er hat es verheißen, weil er treu ist. Das hält dich auf geradem Kurs. You know, we really have to establish our hearts. Wir müssen unsere Herzen wirklich fest gründen. To navigate well through the future. Um gut durch die Zukunft zu navigieren. Look. Schau. Let's go on to verse 4. Gehen wir weiter zu Vers 4. Time is going very fast here. Die Zeit geht sehr schnell voran. Thank you, people, of being so kind and supporting us with badges. You're very nice people. Danke an alle Personen, die so nett sind und uns mit Abzeichen unterstützen. Ihr seid sehr nette Leute. I don't want to be unthankful, so thank you. Ich möchte nicht undankbar sein, also danke. Verse 4. Vers 4. Fine. Oh, how much have I meditated on this verse over the last 40 years? Oh, wie viel habe ich in den letzten 40 Jahren über diesen Vers meditiert? When I was a teenager, this became one of my favorite Bible verses. Als ich ein Teenager war, wurde dies zu einem meiner Lieblingsverse. Find your delight and true pleasure in Yahweh or in the Lord. Finde deine Freude und dein wahres Vergnügen in Yahweh oder in dem Herrn. And he will give you he will give you what you desire the most. Und er wird dir geben, was du dir am meisten wünschst. Look. Schau. It is so sad, even when I was a teenager, this really bothered me. Es ist so traurig, selbst als ich ein Teenager war, hat mich das wirklich beschäftigt. How so many Christians that I knew, wie viele Christen, die ich kenne, have cut this sentence into two. Diesen Satz in zwei Teile geschnitten haben. I have met so many Christians that said, the Bible says God will give you the desires of your heart. Ich bin so vielen Christen begegnet, die sagten, die Bibel sagt, dass Gott dir die Wünsche deines Herzens geben wird. Just believe it. Glaub einfach. What are your desires? What are your dreams? The Bible promised you will get them. Just believe it. Was sind deine Wünsche, Sehnsüchte? Was sind deine Träume? Die Bibel verspricht, du wirst sie erhalten. Glaub einfach. My desire is this brand new sports car. Mein Wunsch ist dieser brandneue Sportwagen. My desire is to have a huge ministry. Meine Sehnsucht ist, einen riesigen Dienst zu haben. My desire is to travel around the world. Mein Wunsch ist, um die Welt zu reisen. My desire is to stay home more. Mein Wunsch ist, mehr zu Hause zu bleiben. To find your delight, my Lord. But you know, people have said, okay, the Bible promises he will give you my desires of my heart, so I can dream my dream. Die Leute haben gesagt, er wird mir die Wünsche meines Herzens geben, also kann ich meine Träume träumen. No. Nein. You have literally cut one sentence into two sentences. You can't do that. Du hast buchstäblich einen Satz in zwei Sätze zerschnitten. Du darfst das nicht tun. One of the basic rules of Bible interpretation means you cannot do that. Eine der Grundregeln der Bibelinterpretationen lautet, du darfst das nicht tun. Look, if you find your true delight, your true pleasure in the Lord. Wenn du deine wahre Freude, dein wahres Vergnügen im Herrn findest. If he is your desire. Wenn er dein Wunsch, deine Sehnsucht ist. Then everything else that your heart desires will be yours. Dann wird alles andere, was dein Herz sich wünscht, dir gehören. Look, think about this. Denk mal darüber nach. Didn't Jesus tell us in John 15? Hat Jesus uns nicht gesagt in Johannes 15? That you know, you can ask whatever you want and you will get it. Dass du um alles bitten kannst, was du willst und du wirst es erhalten. That's what he says. Das hat er gesagt. You know, the word for ask actually in the original Greek, it also means desire. Das Wort für bitten im griechischen Urtext bedeutet tatsächlich auch wünschen und sehnen. So Jesus literally said, anything you desire from the Father, you can have it. Anything. Jesus sagte also buchstäblich, alles, was du dir vom Vater wünschst, kannst du haben. Alles. But look at the context. Aber schau dir den Kontext an. You abide in him, and he abides in you. Then everything you desire will be yours. Du bleibst in ihm, und er bleibt in dir. Dann wird alles, was du dir wünschst, dir gehören. The whole context of John 15 is, he's the vine, and the only thing that you are is the branch. Der ganze Kontext von Johannes 15 ist, er ist der Weinstock und das Einzige, was du bist, ist eine Rebe. The branch doesn't sustain the vine. Die Rebe erhält nicht den Weinstock. The branch doesn't tell the vine in which direction to grow. Die Rebe sagt dem Weinstock nicht, in welche Richtung er wachsen soll. The branch is grafted into the vine and gets all of his juice, all of his life, everything from the vine. Die Rebe ist angeschlossen an den Weinstock und erhält all ihren Saft, all ihr Leben, alles vom Weinstock. John 15 is a sign of perfect and total surrender to Jesus. Johannes 15 ist ein Zeichen der perfekten und vollkommenen Hingabe an Jesus. With that surrender, where Jesus alone is all of your delight. Mit dieser Hingabe, durch die Jesus alleine deine ganze Freude ist. You literally don't have to worry about any more about your desires. They're all going to be fulfilled. Musst du dir buchstäblich keine Sorgen mehr um deine Wünsche machen. Sie werden alle erfüllt werden. You know, I think I've told you that. Ich denke, ich habe euch das gesagt. I made a spontaneous heart decision that shocked me after I made it. Ich traf eine spontane Herzensentscheidung, die mich schockierte, nachdem ich sie getroffen hatte. Today, a few weeks later, I look back and I'm actually very pleased I made the decision. Heute, ein paar Wochen später, schaue ich zurück und ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. It was a decision that is so unwise in the eyes of every rationally thinking person. Es war eine Entscheidung, die so unweise in den Augen von jeder rational denkenden Person ist. I mean, it literally had the potential to destroy my life. Sie hat buchstäblich das Potenzial, mein Leben zu zerstören. I mean, drive me into bankruptcy, drive me into poverty. Sie könnte mich in den Bankrott und in Armut führen. Into huge debt. In große Schulden. a decision that is very unwise in the eyes of rationally thinking people. Eine Entscheidung, die sehr unklug in den Augen von rational denkenden Menschen ist. But I woke up in the middle of the night at one of our schools of the prophetic and supernatural. Aber ich wachte bei einer unserer Schulen des prophetischen und übernatürlichen mitten in der Nacht auf. So 3 o'clock in the morning, I'm wide awake. Es war 3 Uhr morgens und ich war hellwach. And I just say, oh Jesus, you're so beautiful, you're so beautiful, you're so beautiful. I love you so, so, so much. Und ich sagte einfach, oh Jesus, du bist so wunderschön, du bist so wunderschön. Ich liebe dich so, so sehr. And I was hanging out with Jesus. There came this desire in my heart. Und als ich so mit Jesus zusammen war, kam diese Sehnsucht in mein Herz. So about 7 o'clock, Debbie woke up. Gegen 7 Uhr wachte Debbie auf. I told her. Ich erzählte es ihr. She said, do it. Und sie sagte, mach es. And I did. Und ich tat es. Then the next day. Dann am nächsten Tag. I started to think. Begann ich zu denken. Oh my God, what did I do? Oh mein Gott, was habe ich getan? What did I do? Was habe ich getan? And I started to rationalize things. Und ich begann, die Dinge zu rationalisieren. Do you know what the Lord said immediately? Weißt du, was der Herr sofort sagte? He said, Reinhard, everything will be fine. Er sagte, Reinhard, alles wird gut sein. He said, you are so surrendered to me that your desires and my desires, everything is fine. Er sagte, du bist so hingegeben an mich, dass deine Wünsche meine Wünsche sind. Alles ist gut. See, I thought it was my desire, but in reality it was his desire that was in my heart. Ich dachte, es war meine Sehnsucht, doch in Wirklichkeit war es seine Sehnsucht, die in meinem Herzen war. If he becomes all of your delight, you will never again figure out anymore what's his desire and what's your desire. Wenn er deine ganze Freude wird, wirst du nie wieder überlegen, was sein Wunsch oder was mein Wunsch ist. Doesn't it sound a radical statement? Klingt das nicht nach einer radikalen Aussage? So I'm gonna make it again. Deshalb sage ich es noch einmal. If he is all of your delight, wenn er deine ganze Freude ist, you will never again be able to figure out if it's his desire or if it's your desire. Wirst du nie wieder feststellen können, ob es seine Wünsche und Gedanken oder ob es deine Wünsche und Gedanken sind. Because you will be so in unity with him. Weil du so in Einheit mit ihm sein wirst. That's when you can stop living rationally and live from your heart. Dann kannst du aufhören, rational zu leben und aus deinem Herzen heraus zu leben. That's when you don't have to spend weeks fasting, praying, thinking what decision to make. Dann musst du nicht mehr wochenlang fasten, beten und überlegen, welche Entscheidung du treffen sollst. That's when you don't have to stress anymore. Do I take this job? Do I take that job? Do I live in this country? Do I live in that country? Dann musst du keinen Stress mehr haben. Soll ich diesen oder jenen Job machen? Soll ich in diesem oder jenem Land leben? He is your delight. Whatever decision you make will be a great decision. Er ist deine Freude. Deshalb wird jede Entscheidung, die du triffst, eine großartige Entscheidung sein. You know, can you imagine to live like this? Kannst du dir vorstellen, so zu leben? I mean, I made a huge decision to move to the northeast of Brazil in December. Ich habe eine riesige Entscheidung getroffen, im Dezember in den Nordosten von Brasilien zu ziehen. It's a big decision, people. Das ist eine große Entscheidung, Leute. So I made a decision to move to one of the poorest states of this country. Ich habe also eine Entscheidung getroffen, in einer der ärmsten Staaten dieses Landes zu ziehen. And you know what? It wasn't a hard decision. Und weißt du was? Es war keine schwere Entscheidung. It wasn't a decision of spending months in fasting and praying. Is this the will of God? Es war keine Entscheidung, für die ich monatelang gefastet und gebetet habe. Ist das der Wille Gottes? I was traveling through the Northeast and I just sat with friends and suddenly I had this feeling, you know, I think I'll move to Teresina. Ich reiste in den Nordosten und saß dort mit Freunden und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich denke, ich muss nach Teresina ziehen. And at the next meeting of our Brazilian Kids Leadership, I told him I'm going to move to Teresina this year. And everybody was shocked. Und beim nächsten Treffen des Brazilian Kids Care Leitungsteams sagte ich ihnen, ich werde dieses Jahr nach Teresina ziehen. Alle waren schockiert. And Debbie said, I don't want to move to Teresina. Und Debbie sagte, ich möchte nicht nach Teresina ziehen. I don't want to leave here. Ich möchte hier nicht weg. I said, okay. Ich sagte, okay. Okay, let's not move. Dann ziehen wir nicht um. Não vamos nos mudar então. It's fine, let's not move. Das ist okay, wir ziehen nicht um. Do you know, today, a few months later, heute, ein paar Monate später, the one who cannot wait to move is Debbie. Ist diejenige, die es nicht erwarten kann, umzuziehen, Debbie. See, everything lines up if he is your delight. Siehst du, alles fügt sich, wenn er deine Freude ist. Let me explain something. Lass mich dir etwas erklären. If you are constantly confused between what's his desires, what's your desires, what do you want, what does he want for you? Wenn du ständig verwirrt bist zwischen dem, was seine Wünsche und was deine Wünsche sind, was du willst und was er für dich will. Trying to figure out direction for your life. Und wenn du versuchst, Wegweisung für dein Leben zu finden. Trying to know what's good to do, where it's good to live, and all these question that we all have. Versuchst rauszufinden, was gut wäre zu tun, wo du leben sollst, all diese Fragen, die wir alle haben. Which partner to marry? Welchen Partner sollen wir heiraten? Which job to take? Welchen Job sollen wir machen? Which church to be part of? Zu welcher Gemeinde sollen wir gehören? If all of these questions plague you, wenn dich all diese Fragen quälen, I wonder if you need to go back to the true delight in him and that's it. Frage ich mich, ob du nicht zurückgehen musst zu der wahren Freude in ihm und das ist alles. I wonder if you need to say, Jesus, somewhere on this journey with you, I lost you being my delight. Ich frage mich, ob du nicht sagen musst, Jesus, irgendwo auf dieser Reise mit dir habe ich es verloren, dass du meine Freude bist. You know, think about it. Denk darüber nach. Wasn't this the very thing that made Paul that powerful apostle that he was? War es nicht genau das, was Paulus zu dem vollmächtigen Apostel gemacht hat, der er war? Oh, that I may know him, just him, him, him. Oh, dass ich nur ihn kenne, nur ihn, ihn, ihn. With him in prison, I will be in paradise. Mit ihm im Gefängnis bin ich im Paradies. With him preaching to the thousands, I will be in paradise. Wenn ich mit ihm den Tausenden predige, bin ich im Paradies. With him having everything, I will be great. With him having nothing, I will be great. Mit ihm alles zu haben, mir geht es großartig. Mit ihm nichts zu haben, mir geht es großartig. With him I can be content in a beautiful house or in a shack. Mit ihm kann ich zufrieden sein in einem schönen Haus oder in einer Hütte. Because I've learned that I can do everything. Denn ich habe gelernt, dass ich alles tun kann. Him, him, him. Er, er, er. You see, do you know what fascinates me about the Apostle Paul? Weißt du, was mich am Apostel Paulus fasziniert? That Paul was so focused on his ministry. Dass Paulus so fokussiert auf seinen Dienst war. Think about it. Denk darüber nach. Paul worked harder than anybody else. He was very focused on fulfilling his purpose. Paulus hat härter gearbeitet als jeder andere. Er war sehr darauf fokussiert, seine Bestimmung zu erfüllen. He was very clear. God called me to be an apostle to the Gentiles. Er war sehr klar. Gott hat mich berufen, ein Apostel für die Heiden zu sein. I have to preach the gospel. Ich muss das Evangelium predigen. When we look at the life of Paul, it seems that he was a ministry goal vision driven man. Wenn man das Leben von Paulus anschaut, scheint es, als ob er ein Dienstziel- und visionsgetriebener Mann sei. But behind all of this, aber hinter all dem, was his deep delight in the Lord. War seine tiefe Freude an dem Herrn. In prison he rejoiced. Im Gefängnis jubelte er. Do you know in Philippians? Im Philipper, which is the letter he wrote from prison. Dem Brief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat. He did not express his heart's desire to get out of prison so that he could preach. Drückte er nicht seinen Herzenswunsch aus dem Gefängnis herauszukommen, damit er predigen konnte. He preached his heart's desire to know him better. Er predigte seinen Herzenswunsch, ihn besser zu kennen. Read Philippians chapter 3 carefully and meditating through today. Lies Philippa 3 sorgfältig und meditiere heute darüber. Read it. Beware of the dogs. Lies es. Habt Acht auf die Hunde. We are the true circumcision. Wir sind die wahre Beschneidung. We who rejoice in the Lord and have zero confidence in our flesh. Wir, die im Herrn jubeln und null Vertrauen auf unser Fleisch haben. Paul delighted himself so much in Jesus. That's why he didn't have to worry if a door closed or a door didn't close. Paulus erfreute sich so sehr an Jesus, deshalb musste er sich keine Sorgen machen, ob sich eine Tür schloss oder nicht. He was fine in prison, he was fine in driven out of the city or being pushed into the city. Es ging ihm gut im Gefängnis. Es ging ihm gut, wenn er aus der Stadt geworfen oder in die Stadt hineingezwungen wurde. God is looking for children. Gott sucht nach Kindern. Whose delight is so much in deren Freude so sehr in ihm ist. Nearly that they will not even know anymore if the desires of the hearts are theirs or are his. Dass sie nicht einmal mehr wissen, ob die Wünsche ihres Herzens ihre oder seine sind. They will live their life. Sie werden ihr Leben leben. Happy people. Glückliche Menschen. Look. Schau. I know. Ich weiß. That it's the desire of the Lord for me to go to Teresina. Dass es der Wunsch des Herrn ist, dass ich nach Teresina gehe. Today I know that. Heute weiß ich das. I think I know it. Ich denke, ich weiß es. When I made the decision, it was just a desire in my heart. Als ich die Entscheidung traf, war es nur ein Wunsch in meinem Herzen. But look. Aber schau. On the 1st of September. Am 1. September I'm fulfilling another desire of erfülle ich einen anderen Wunsch des Herrn. Look, I need to show you people. Schau, ich muss euch das zeigen. It's something that a lot of you people really need to know. Es ist etwas, das viele von euch wirklich wissen müssen. So I'm gonna show you something. Deshalb zeige ich euch etwas. Yeah, can you see this? Könnt ihr das sehen? 59 days, 3 hours and 1 minute. In 59 Tagen, 3 Stunden und 1 Minute. I'm going to fulfill another one of the Lord's. Werde ich einen anderen Wunsch des Herrn erfüllen. I'm going on a cruise with Daniel and Aligia, Vinicius and Thaisa. Ich gehe auf eine Kreuzfahrt mit Daniel, Annalicia, Vinicius und Thaisa. Debbie, of course. Und natürlich mit Debbie. So look. Also schau. Guys, I hope you can understand what I'm trying to communicate. Leute, ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, was ich euch versuche zu kommunizieren. I feel the same delight going on the cruise with those 5 precious people in my life than I feel about moving to Terezinha and building a mission center to change the northeast of Brazil. Ich empfinde dieselbe Freude darüber, eine Kreuzfahrt mit diesen 5 wertvollen Menschen in meinem Leben zu gehen, die ich darüber empfinde, nach Terezinha zu ziehen und ein Missionszentrum zu bauen, um den Nordosten von Brasilien zu verändern. One is not spiritual and the other is worldly. Das eine ist nicht geistlich und das andere ist weltlich. They're both his desires and my desires. Es sind beide seine Wünsche und meine Wünsche. It's all one. Es ist alles eins. So guys, I'm gonna give you 3 homework. Also Leute, ich gebe euch 3 Hausaufgaben. Because if I don't give you 3 homeworks, I'm gonna get in trouble with Karen. Denn wenn ich euch keine 3 Hausaufgaben gebe, bekomme ich Probleme mit Karen. And trust me, you don't wanna be in trouble with Karen. Und vertraut mir, ihr wollt keine Probleme mit Karen haben. So, trabalha comigo. Do you wanna be in trouble with Karen? Möchtest du Probleme mit Karen bekommen? So. The first homework is. Die erste Hausaufgabe ist. I want you to sit down, think, and take a piece of paper and write down. Ich möchte, dass du dich hinsetzt, ein Stück Papier nimmst und aufschreibst. Where did I trust the Lord, but I did not continue to keep trusting? Wo habe ich dem Herrn vertraut, aber ich habe ihm nicht immer weiter vertraut? Where have I stopped trusting him when things got difficult? Wo habe ich aufgehört, ihm zu vertrauen, als die Dinge schwierig wurden? That's the first thing you think about it. Das ist das Erste, darüber nachzudenken. Say, Holy Spirit, show me where I've stopped. Sag, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich aufgehört habe. Then go back to make a decision, I will continue to trust you. Und dann geh zurück und triff die Entscheidung, ich werde dir weiter vertrauen. The second thing is, das Zweite ist, you ask this question. Du stellst diese Frage. Lord, am I more focused on my faith to see the miracle than trusting in your faith? Herr, bin ich mehr auf meinen Glauben fokussiert, um das Wunder zu sehen, als ich in deine Treue vertraue? Do I really believe that you are faithful even when everything seems to go wrong? Glaube ich wirklich, dass du treu bist, selbst wenn alles schief zu gehen scheint? Show me, Holy Spirit. Zeig es mir, Heiliger Geist. Show me if I'm a person that's faith, but I don't even know that you're actually faith. Zeig mir, ob ich eine Person bin, die sich nur auf Glauben konzentriert, doch ich weiß eigentlich gar nicht, dass du treu bist. And then I will go and come back to study about how faithful you truly are. Und dann geh zurück und studiere, wie treu wirklich ist. I will meditate. Ich werde darüber meditieren. I will walk through the day singing how great your faithfulness how great your faithfulness is. Ich werde durch den Tag gehen und darüber singen, wie groß seine Treue ist. Maybe you need to sing all day and all my life you have been faithful. Vielleicht wirst du den ganzen Tag singen, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. And the last thing I would like you to do. Und das letzte, was ich möchte, dass du tust. Your paper and your pen. Nimm dein Papier und deinen Stift. And you ask this question. Und stell diese Frage. Holy Spirit, I want you to really search my heart. Heiliger Geist, ich möchte, dass du wirklich mein Herz erforschst. Show me where there is a separation between my desires and your desires. Zeig mir, wo es eine Trennung oder einen Unterschied zwischen meinen Wünschen und deinen Wünschen gibt. Show me where I delight myself, in my husband, in my job, in my money more than in you. Zeig mir, wo ich mich an mir selbst, an meinem Ehemann, an meinem Job mehr erfreue als an dir. Show me if any of those things that I delight myself to, they would be gone. My life would collapse. Zeig mir, ob mein Leben kollabieren würde, wenn irgendetwas von den Dingen, an denen ich mich heute erfreue, weg wären. You know, this is how we should delight ourselves in the Lord. So sollten wir uns am Herrn erfreuen. If we lose everything, and I mean everything. Wenn wir alles verlieren, und ich meine alles. Everything. Alles. Except from him. Außer ihm. We have not lost our joy. Dann haben wir unsere Freude nicht verloren. If your joy goes with anything that you lose, it shows that he has not been all of your delight. Wenn deine Freude mit irgendetwas verschwindet, das du verlierst, dann zeigt dies, dass er nicht deine ganze Freude war. It means that yes, it's not something you like. I don't say that. Natürlich ist das nicht etwas, das du magst. Das sage ich nicht. You know, it doesn't mean that. Let's say you lose your car tomorrow, and then like that's so wonderful. Finally, I could lose my car. I'm not saying. Sagen wir, du verlierst morgen dein Auto und du sagst, oh, das ist so wunderbar. Endlich habe ich mein Auto verloren. Das sage ich nicht. No, but if you can say, you know, whatever, car here, car there. My delight has not changed. The source of my joy is equal, constant. Nein, aber wenn du sagen kannst, was soll's, Auto hin oder her, meine Freude hat sich nicht geändert. Die Quelle meiner Freude bleibt gleich, konstant. Ask the Holy Spirit if there is anything that you delight yourself more than in the Lord. Frag den Heiligen Geist, ob es irgendetwas gibt, an dem du dich mehr erfreust als an dem Herrn. I'm going to tell you the secret for a good marriage. Ich erzähle dir das Geheimnis für eine gute Ehe. If the husband and the wife truly delight themselves in the Lord more than in each other, the marriage will be fine. Wenn der Ehemann und die Ehefrau sich wirklich im Herrn erfreuen, mehr als aneinander, dann wird ihre Ehe gut sein. Did you hear me? Hast du mich gehört? If Daniel's delight is more in the Lord than in Anna, wenn Daniels Freude mehr am Herrn als an Anna ist, and if Anna's delight is more in the Lord than in Daniel, und wenn Annas Freude mehr am Herrn als an Daniel ist, they will truly delight in each other. Werden sie sich auch wirklich aneinander erfreuen. So there's my homework. Das ist also meine Hausaufgabe. Guys, no more lives for a long time. Leute, keine Lives mehr für eine lange Zeit. Morgen fliege ich nach Teresina. Monday flying to Europe. Am Montag fliege ich nach Europa. And I'm not coming back until August. Und ich komme vor August nicht wieder zurück. Und ich muss dann noch sehen, was wir im August machen werden. Because in August, even though I come back, I still have to go back to Europe again. Denn wenn ich im August zurückkomme, muss ich gleich wieder nach Europa zurück. And of course, in December, we delight ourselves in the Caribbean. Und natürlich, im September werden wir uns in der Karibik erfreuen. No lives either. Und dann gibt es auch keine Lives. Thank you guys! Danke, Leute. We will see you. Wir werden uns wiedersehen.